Ich atme den Smog meiner Wohnung ein. Ich höre irgendwo Kinder schreien. Aus dem zweiten Stock werf ich ein Bein. Es fängt an zu weinen. Ich lauf runter und sammle ein, was übrig geblieben ist. Dass in meiner Behausung eine Ratte die abgefallene Tapete frisst. Sieht man zu 100 oder zumindest nicht so selten. Die Weltwunder, wie zum Beispiel die Sphinx in Kairo. Miete zahl ich keinen Euro. Alles, ich meine wirklich alles, wird bei mir untergebracht. In einem Raum stapel ich Leichenteile und als Routinenziegel vom Garagendach. Bist du mit in unserer Wohnung unterwegs? Zerfressen wir Pilz und Staub die Lunge wie Lungenkrebs. Wohnung unterwegs, zerfressen wir Pilz und Staub die Lunge wie Lungenkrebs. Ich stecke nach Schiff und Pisse, Essig und